So, jetzt haben wir unsere ersten Schritte in Illumina City gemacht. Herzlich willkommen zum ersten regulären Hauptkapitel quasi von den Tagebüchern. Ich muss sagen, ich bin ich bin ein bisschen baff. Die Einführung ins Spiel, die hat mich doch schon sehr gecatcht. Also generell, ne, das startet ja erstmal mit der Charaktererstellung und so weiter, aber dann startet es dann direkt nach der Charaktererstellung direkt mit Cutscenes, also auch hochwertigeren Cutscenes und so weiter. Also zumindest auf der Switch 2 hat mich da schon ein positiver Eindruck erschlichen. Und dann sind wir komplett im Geschehen mit der Zugfahrt, wo wir dann quasi die Vogel oder so eine erhöhte Perspektive von jemand anderem, von einem mysteriösen Betrachter haben und dann in die Tasche von dem Protagonisten von uns reinspringen und so weiter. Und also es ist halt alles schon sehr, sehr cinematisch. Wie ging es dir da? Wie war so dein erstes Gefühl beim Reinkommen ins Spiel? Das war auf jeden Fall sehr cool, genau. Also nach der Charaktererstellung, diese Cutscene, da ist man ja auch als etwas, sag ich mal, genau, dabei. Also man fällt irgendwo runter in Illumina City rein sozusagen vor diesen, wie heißt der Turm? Prismaturm? Ja, ja, genau. Und da geschieht irgendwas. Da stehen Leute. Es gibt, scheint irgendein Problem zu geben. Der Prismaturm fängt an zu leuchten in einem lila Ton. Und dann kommt ein Flirt dazu, ein ganz besonderes, was wir ja auch schon in den vorigen Ankündigungen gesehen haben. Plus Trainer, ich habe vergessen, wie er heißt. AZ, genau. Und das Flirt guckt auch in unsere Richtung und ich dachte mir so, warte, bin ich jetzt aus irgendeinem Flugzeug gefallen? Oder was läuft hier? Und warum laufen die an mir vorbei? Und warum bemerkt nur das Fluett mich? So, hä? Was ist? Ja, das ist halt diese Cutscene, das ist halt Nacht, ne? Wir sind halt in Illumina City und so weiter. Und zu sehen sind Jet, ihr Butler, ihr Diener, ihr Angestellter von hinten und halt Fluett und AZ. Und gerade beide letztere sehen wir auch noch später. Also kurz zur Einordnung, ne? Normalerweise hatte ich ja immer in den Tagebüchern gesagt, von wo bis wo sich dieser Eintrag bewegt. Wir haben im Hotel Z, glaube ich, heißt das, Hotel Z eingecheckt und eine Nacht dort verbracht und sind dort quasi aufgewacht. Also, ne, in der Zwischenzeit haben wir dann unseren Starter ausgewählt und so weiter, aber dazu kommen wir noch. Aber wie gesagt, dieser cinematische Einstieg mit diesen ganzen Cutscenes, das ist schon sehr, sehr, sehr, sehr krass. Und ich habe halt auch immer so ein bisschen rübergeschielt in deine Richtung. Ich spiele auf der Switch 2, du spielst auf der Switch 1. Ob es da irgendwelche großen Unterschiede gibt. Aber bisher konnte ich nichts Großes feststellen. Natürlich habe ich auch auf der Switch 2 im Handheld gespielt und du auf dem Fernseher. Kann sein, dass sich das dann nochmal mehr auftut, wenn du Handheld spielst und ich auf dem Fernseher. Aber von daher können wir auch ganz gut protokollieren, falls es da irgendwelche signifikanten Unterschiede im Spiel gibt, von der Qualität her. Aber erstmal sah das auch bei dir relativ solide aus, ne? Also ich hatte jetzt auch einen guten Eindruck. Also bisher will ich mich nicht drüber beschweren. Hm. Also ja, hat mir gefallen. Als wir dann quasi aus dem Zug, mit dem wir in Illumina City hineinfahren, aussteigen, da bin ich ja erstmal von NPC zu NPC gewatscht und habe alle angequatscht. Und ich bin bei einer Line hängen geblieben, und zwar ein Kind weiter hinten hat dann gesagt gehabt, ja, mal gucken, wie sich Illumina City verändert hat. Und ja, ganz genau, das ist auch mein Gefühl, ne? Ich komme ja aus X und Y, ne? Also wie wir alle, ja, die wir mit Illumina City, mit der Kalos-Region sozialisiert sind. Wir haben ja die Referenz nur den Anime und entsprechend X und Y. Es ist ja auch so, ich will schon mal ein kleines bisschen vorgreifen, dass wir noch nicht im Detail, aber schon so ein bisschen erfahren, was da jetzt anders läuft. Was für eine Technik es dort jetzt gibt. Ja, das wurde ja auch schon in den Trailern gesagt, ne? Mit diesem Turnier, was da stattfindet und mit den Kämpfen, die halt anders funktionieren und so weiter. Aber ja, genau, da in diese Themen werden wir halt auch schon reingeführt. Wir begegnen, oh Gott, in deiner Version ist es, wie hieß er, Alton? In meiner Version ist es Zita, genau, unsere Kompagnons, unsere, wie soll ich sagen, in einem klassischen Pokémon-Spiel wäre das Rivale. Ja, Sidekicks ist ein guter Begriff, ja. Na, und da werden wir eingeführt. Auch ganz witzig fand ich da, dass wir direkt als Turi erkannt werden mit unserer großen fetten Tasche. Ne? Das ist auch ein sehr, sehr schöner Zufall. Ne? Die stehen da, also ne, er und die Starter-Pokémon, Kanimani, Floink und Endivir stehen da. Ja, wir lassen uns mal umschauen, ne? Werbevideo wollen wir drehen und so weiter. Wir brauchen einen Turi und wir kommen da perfekt an. Ne? Wir sind einfach der perfekte Turi. Diese Riesentasche einfach, ja. Apropos Tasche. Ich hatte ja gesagt gehabt, in dem Part, wo wir da in dem Zug drin sitzen, da sind wir da aus einer erhöhten Perspektive und erleben, wie etwas in unsere Tasche hineinspringt. Das wird tatsächlich auch noch aufgelöst. Und ich hatte da zum Anfang direkt die Vermutung, dass es sich dabei um eine Zygarde-Zelle handeln wird. Weil ja auch Zygarde, ne, mit Legenden-ZA halt auch, was das Marketing angeht und so, auch in den Trailern schon bekannt war. Echt? Ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Also ich wusste ja Pokémon, aber dass es sich jetzt um die Zygarde-Zelle handelt, da habe ich irgendwie, bin ich da gar nicht drauf gekommen. Ja, wo ich hier gerade sehe, direkt zu Beginn habe ich einen unfassbaren Narren gefressen, sagt man so? Ja. Narren gefressen an der Musik. Ich fand von Anfang an die Musik direkt sehr, sehr stark inszeniert. Also es sind wirklich die ganzen klassischen Soundbits, die ganzen klassischen Soundtracks aus Pokémon X und Y, nur halt neu arrangiert. Und gerade wenn man so diesen Startscreen hat mit Pokémon Legenden ZA, dann ist da im Hintergrund ein ganz leichtes Pianostück zu hören von einem kleinen Teil der Illumina City Musik. Unfassbar stark und unfassbar viel, also auf musikalischer Ebene, unfassbar viel Liebe zum Detail. Später haben wir noch einen Kampf, erste Kämpfe, also mehrere, wo dann auch die Kampfmusik direkt zu hören ist, in einer komplett neu arrangierten Form, hat mich auch richtig abgeholt. Zurück zu der Turi-Suche. Die wird ja dann quasi unterbrochen mit einer Übertragung von jemandem, den wir auch aus den Trailern kannten. Ja, von der lieben Jette. Ich neige dazu, sie Jet zu nennen oder ja, so mit dem den Hauch einer, mit meinem nicht französischen Mund, einer französischen Jet. So, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Das würde vielleicht auch ein bisschen besser zu ihr passen, weil sie sieht nicht aus wie eine Jette. Aber genau, egal wie wir oder ihr sie nennt, es ist die Präsidentin der Quasar Corporation. Ja, ich würde sagen Quasar Corporation. Quasar Corporation, auch ein interessanter Name. Ich mag ihre Ohrringe, das sind so dicke, fette Halbmonde, die finde ich gut. Mhm. Aber du, das klingt so ein bisschen, als hättest du dich wirklich nahezu gar nicht mit den Trailern weiter auseinandergesetzt, oder? Nee, habe ich ja auch nicht, habe ich ja auch gesagt. Ist ja auch gut so, also für mich ist das alles eher so neu. Also ich kenne Jette nicht und auch die Quasar Corporation habe ich noch nie gehört. Mhm. Ja, aber so können wir so ein bisschen zwei Perspektiven abdecken. Ich mit einem dicken, fetten Fragezeichen auf dem Kopf. Ich kann dann die ganzen Fragen stellen, die vielleicht auch die Zuhörer da draußen haben. Und du bist das Lexikon, was antwortet. Apropos Lexikon, was antwortet. Also diese Quasar Corporation, die ist ja schon relativ früh in den Trailern bekannt gewesen. Und meine Assoziation mit der Quasar Corporation ist die ganze Zeit, und ich hoffe und ich bin gespannt, ob das wirklich stattfindet, Rayquaza. Ne, Rayquaza ist ja auch namentlich an einem Quasar, quasi, das ist ja so eine Art Nova, oh Gott, so eine schwarzes Loch Nova irgendwie. Oh Gott, die Astronomie-Fans, die werden jetzt im Dreieck springen. Aber ist halt auch interessant, der Name in Bezug auf Rayquaza, weil wir dürfen ja gerade was Mega-Entwicklung und so diese ganzen Themen von Generation 6 angeht, dürfen wir ja nicht vergessen, dass X und Y nicht die einzigen Spiele sind und unfassbar viel Story zum Hintergrund der Mega-Entwicklung auch an Rayquaza hängt, was ja das einzige Pokémon ist mit einer Mega-Entwicklung, was keinen Megastein braucht, um sich zu Mega entwickeln. So, aber das nur ein kleiner Einschub. Dann wird uns ja direkt nach dieser Übertragung die Tasche geklaut. Aber nochmal, genau, nochmal zur Übertragung an sich. Diese ganze Übertragung von der Jette, die fand ich auch aus der Perspektive spannend, weil das ja so ein bisschen, da werden wir, ich finde das unfassbar smart gemacht, da werden wir eingeführt so in dieses Typische, was in den Spielen immer so die Professoren machen. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Dies ist ein Pokémon und so weiter und so fort. Und das macht sie halt an der Stelle und über den Screen. Also das ist quasi in die Narrative selbst eingebettet. Also es ist nicht irgendwie so, wir als Spielerinnen und Spieler, ne, auf der Konsole, wir bekommen das nur angezeigt. Nein, das, was wir angezeigt bekommen, ist Teil dieser Welt, ist Teil dieses Screens. Finde ich auch sehr, sehr cool gemacht. Hatte mich auch so ein bisschen daran erinnert, an Omega Rubin Alpha Saphir, wo wir am Anfang quasi diese Professorübertragung dann auch sehen in dem, wo wir auf dem Rücken des Lasters unterwegs sind, falls du dich daran erinnerst. Unfassbar schöner, mit unfassbar viel Liebe zum Detail stattfindender Einstieg. Ja, und so werden wir dann quasi in die Neuerungen von Illumina City eingeführt, sozusagen, und zwar diese Hologramm-Technologie. Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt, weil wir wissen ja, also der geneigte X- und Y-Fan weiß ja, dass diese Hologramm-Technologie das Werk von Team Flair ist. Flordelis? Oh Gott, ich bringe die Namen immer durcheinander. Kann auch sein, dass er Lysander hieß. Das ist immer mit der englischen, ne, aber ich glaube, im Deutschen hieß er Flordelis. Der Chef, zumindest der Boss von Team Flair, der hatte ja diese Hologrammtechnologie errichtet. Und dass sich jetzt die Quasar Corporation damit brüstet, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, genau. Ich hatte den Taschendiebstahl angesprochen. Wer ist denn unser Dieb und wie findet dieser Diebstahl statt? Das ist voll hinterhältig, weil während wir uns da mit unserem, ich sag jetzt mal Sidekick unterhalten, dessen Namen wir übrigens zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen, das kommt erst gleich, wird unsere Tasche von einem Pampam geklaut und ich dachte mir so, ich will da jetzt hinterher rennen. Lass mich bitte als Spieler da jetzt selbstständig hinterher rennen und ja, ich darf dem hinterher rennen. Und das Süße ist, das ist richtig, ich hab's geliebt, die drei Pokémon, also die drei Starter, die wir haben, Endivier, Kanimani und Floink, die ja unser Sidekick da mitgebracht hat quasi oder mit denen er unterwegs ist für diesen Werbedreh, der ja dann nicht stattfindet, aber egal. Die laufen nämlich diesen Pampam dann hinterher und wir laufen dann den ganzen Pokémon hinterher und das ist richtig süß gemacht. Da kommt man gleich so ein bisschen rum in der Stadt, wobei ich ehrlich gesagt nicht dazu kam, mich da irgendwie umzuschauen, weil ich dachte mir so, ich will jetzt meine Tasche wieder haben. Ich hatte das tatsächlich probiert, aber da wurde man direkt abgeblockt mit, nein, hier geht's nicht lang und die Tasche, die Pokémon haben das dahin gebracht und so weiter. Also ich probiere an jeder Stelle so ein bisschen die Möglichkeiten auszuschöpfen, die mir die Stadt gibt und irgendwie Abzweige zu nehmen. Aber oft wird man da jetzt direkt zu Beginn in die Schranken gewiesen. Ja, und dann, wenn wir dann endlich da sind, finden wir heraus, dass das Pampam zu zwei mysteriösen, sag ich mal, Leuten gehören, die unseren Sidekick, der sich dann auch vorstellt mit dem Namen, meiner eben Alton und deine Sita war das, ne? Stellt sich dann heraus, dass je nachdem, Alton oder Zita, irgendwie am Vortag oder so mit den beiden gekämpft hat. Und die beiden haben halt verloren. So. Und jetzt wollen sie halt Rache. Ja, genau. Und da werden wir auch direkt eingeführt. Da werden diese Sachen gedroppt, die wir auch aus den Trailern kannten. Wie hieß es, ZZA Royal Turnier oder irgendwie so. Innerhalb dieser Situation mit der geklauten Tasche, die wir wieder haben wollen und so weiter. Da bahnt sich dann das an, dass wir gegen einen von den beiden kämpfen. Und für diesen Kampf findet dann die Wahl des Starters statt. Und da fand ich ganz besonders interessant und cool. Also, das, ne, es stehen ja mehrere Pokémon da. Die Starter-Pokémon, Kanimani, Endivier, Floink und das Pampam. Und mein doofer Gedanke war direkt, ey, was passiert denn, wenn ich das Pampam anspreche? Und das habe ich direkt ausprobiert. Und man kann, es gibt dafür Textboxen, möchtest du Pampam wählen? Und dann beschwert sich direkt die Trainerin, nein, Moment, das ist ja mein Pokémon, das kannst du nicht. Also allein die Chance, dass man sagen kann, nö, da steht auch ein Pokémon, ich nehme mal das. Allein die Chance und die Optionen, die da im Spiel möglich sind, anzubieten und dann eine extra Textbox zu haben, das ist so cool. Das ist auch, also direkt dieses Level an Liebe zum Detail ist schon da. Das war schon witzig, ja. Auf die Idee bin ich jetzt gar nicht gekommen, da hattest du mich ja dann drauf gestoßen. Und dann diese Nachfrage so, Moment mal, das gehört schon jemandem, ist das dein Ernst? Und wenn man dennoch sagt, ja, das ist mein Ernst, dass die Trainerin sich da natürlich total aufregt, das ist schon witzig. Ja, so. Ja, ja. Also wirklich richtig, richtig cool. Aber jetzt mal die große Frage, Starter-Pokémon. Ne? Wir hatten uns ja jeweils schon einen Plan gemacht, welches Starter-Pokémon es dann wird. Möchtest du mal das große Geheimnis lüften? Ich hab's vorhin schon gesagt. Divya! Stimmt, ein großes Geheimnis ist es ja nicht, ne? Aber vorhin, ne, das ist ja eine andere Podcast-Aufnahme. Vielleicht hat jemand frevelhafterweise die Episode 0, dem Prolog nicht gehört. Shame. Ja, shame. Divya, ich hab mich natürlich für Kanimani entschieden. Ich habe ein bisschen gehadert, ob ich dann doch Floink nehme, aber es ist dann doch Kanimani geworden. Und so haben wir dann unsere ersten Kämpfe bestritten. Zuerst am Tage mit der Person, die jetzt quasi dieses Pam-Pam gehört. Und danach im Anschluss wird es dann Nacht und wir müssen uns dann aus diesem Kampfgebiet herauskämpfen. Jetzt mal zu deinem Input zu dem Kampfsystem. Das ist ja doch ein bisschen anders als jetzt das klassische Kampfsystem von Pokémon. Ist natürlich jetzt hier an der Stelle des Spiels noch in seinen Kinderschuhen. Ich habe das Gefühl, dass das nochmal deutlich komplizierter wird. Aber jetzt hier gerade in diesem Tutorial-Bereich am Anfang des Spiels. Wie ist so dein Eindruck von diesem Kampfsystem bisher per se? Ich finde es eigentlich cool. Ich weiß nur noch nicht, wie es ist mit dem, ich sag jetzt mal, ständigen Fokussieren des Gegners. Da muss man ja ZL quasi gedrückt halten. Ich habe es jetzt noch nicht probiert, diese Taste einfach mal loszulassen und dann zu gucken, was dann passiert. Weil man kann ja weiter angreifen. Ich bin gespannt, ob die Attacken dann daneben gehen. Und man kann, was wir ja auch schon testen konnten im weiteren Verlauf, wenn man mehrere Attacken hat, kann man die auch direkt hintereinander einsetzen. Die haben aber so eine Ablaufzeit, so ein Refreshing sozusagen. Also Cooldown. So ein Cooldown, genau. Und ich denke, dass je mehr Schaden die Attacke macht, desto länger dieser Cooldown braucht, um abzulaufen, um dass man die Attacke halt wieder benutzen kann. Mhm. Ja, aber schon cool. Ja, generell bin ich mal gespannt, ob das noch ein bisschen komplizierter wird. Ich hab mich erstmal ein bisschen lost gefühlt am Anfang. Ich habe meinen ersten, jetzt droppe ich das mal hier, ich habe meinen ersten Kampf hier in Legenden ZA verloren. Einfach, weil ich die ganze Zeit aus Gewohnheit, dass der Knopf zum Bestätigen, zum Angreifen, der A-Knopf ist, aus bloßer Gewohnheit habe ich dann ständig Silberblick eingesetzt und nicht Tackle und mich dann gewundert, hä, was? Ne? Also die gewohnten Pokémon-Hände, die werden da schon auf Herausforderungen treffen. Ne? Ständig A-Knopf smashen, auswählen, A-Knopf smashen und so weiter ist da nicht. Die jeweiligen vier Attacken, die haben halt feste Slots, feste Button-Slots. Aber dann haben wir quasi unseren Starter mit der Feuertaufe des Kampfes bekommen. Dann gibt es noch diese kleine Fistbump-Geschichte, die auch super, super süß war. Ich sehe es hier gerade in deinem Screenshot. Endivir gibt Fistbump über den Kopf hinweg. Ja, das war voll süß. Man macht ja vorher so mit dem Sidekick-Charakter so ein, jo, wir haben das gerockt hier, weil wir haben ne, die besiegt und die Tasche wieder. Und dann eben das Gleiche nochmal dann mit dem Pokémon. Und bei Endivir, das kommt halt so angetapp, so tap, tap, tap. Und dann so streckt der Charakter so die Faust aus und dann Endivir so plupp mit dem Kopf dagegen. Das ist niedlich. Es war auch sehr, sehr süß und sehr, sehr knuffig, das bei Kanimani zu sehen. Mit der kleinen Kanimani-Hand. Plupp. Also generell sehr, sehr cool. Dann ist ja die Nacht, das hatte ich ja schon erwähnt, ne? Dann bahnen sich da auch mutmaßlich Kämpfe an. Wir haben einen Kampf, der da nachts stattfindet mit einer, oh Gott, das war so eine Kellnerin, die hat einen Skoppel und noch irgendein Pi war das genau. Da ist halt auch genau dasselbe, ne? Wenn man sich jetzt erstmal aus dem gewohnten Pokémon A-Knopf drücken herausgewagt hat, dann verliert man auch keine Kämpfe. Ja, da brauchst du nicht so zu gucken. Aber dann kommt ja die Situation, ne, mit ein bisschen hin und her und durch die Straßen der Stadt tingeln, dass man dieser großen Gruppe an Trainerinnen und Trainern gegenübersteht, die dann kämpfen wollen. Und ah ja, wer hier nachts ist, der muss auch am Turnier teilnehmen, bla bla bla bla bla bla. Und ist natürlich irgendwie, ne, wir irgendwie mit unserem kleinen Starter-Pokémon natürlich gegen Scaraborn ist dabei und so weiter. Aber zum Glück kommt ein Pokémon zur Hilfe, was wir auch schon in dieser einen Cutscene gesehen hatten. Und zwar das Eternal Flower Fluet von AZ, das 3000 Jahre alt ist und hier auch so ein bisschen eingeführt wird. Und da dachte ich, Mensch, ne, eieiei, das dieses kleine Floette, dieses kleine Eternal Flower Floette, das hatten wir zuletzt gesehen in X und Y am Ende. Das hat nämlich, ne, X und Y endete, nachdem wir die Liga gemacht haben und so weiter, endete damit, dass wir bei der Feier AZ begegnen, AZ auf uns zukommt, dann wir gegen AZ kämpfen als Protagonistinnen und Protagonisten und dann er durch diesen Kampf mit uns als Champion seine Erlösung bekommen hat und dann endlich nach 3000 Jahren mit dem Eternal Flower Floette wieder vereint war. Und dieses kleine Floette, was so unscheinbar ist und trotzdem mysteriös, weil es ja auch eigentlich ursprünglich geplant war, auch in den Spielen erhaltbar zu sein, also über eine Eventverteilung oder irgendwie sowas. Das wurde ja auch in die Daten von X und Y eingebaut. Mit Hacken und Cheaten kann man dieses Pokémon tatsächlich schon in X und Y und Sonne, Mond und Ultrasonne, Ultramond bekommen. Halt, ne, als Pokémon, was nie wirklich offiziell verteilt wurde, aber in den Daten des Spiels hinterlegt wurde als ein mögliches Pokémon. Und da halt auch innerhalb dieser ganzen Story die Attacke Lux Calamitatis bekannt war, war das hier doppelt und dreifach für mich schön, zum einen dieses Floette zu sehen, zum anderen das Floette mal in einer bösen Position, so ein bisschen so grimmig die Trainer angucken zu sehen, zum anderen zu sehen, wie es Lux Calamitatis einsetzt, zum ganz anderen auch noch zu sehen, wie Lux Calamitatis auch namentlich benannt wird. Also dieser kleine Moment war für mich persönlich Fanservice. Das war wirklich ein richtig schöner Fanservice-Moment. Und da stellt sich mir auch die Frage, als Person, die jetzt in dem ganzen Drumherum von den X- und Y-Spielen ziemlich drin ist, wie wirkte dieser Moment mit dem Eternal Flower Floette auf dich? Ich gucke mir ja gerade hier so die Screenshots an. Ich habe ja so eine kleine Zwischensequenz, kann man ja sagen, war das nochmal so gescreenshottet zwischendurch. Ich muss sagen, das sieht auch schon gut aus, ne? Also von der Grafik her ist das auf jeden Fall bisher besser als bei Kamezin und Popo. Das ist schon mal so eine Notiz nebenbei. Ansonsten, ich muss gestehen, ich kann mich an diese ganze Geschichte mit AZ und dem Floette nicht mehr so gut erinnern. Vielleicht hätte ich vorher nochmal XY spielen hätten müssen sollen, wie auch immer, oder mir irgendeine Zusammenfassung irgendwo angucken müssen, weil diese Attacke kenne ich auch gar nicht. Also, die hat ja so einen strange Namen, habe ich noch nie gehört. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil das Floette an sich auch einfach richtig krass aussieht. Ich mag diese krasse Blume, diese mit diesen Spitzen und deswegen war auf jeden Fall auch sehr süß. Ja, das ist halt nur, also diese ganzen Sachen, auch Lux Calamitatis zu kennen, das sind halt auch Dinge, die kennt man nur, wenn man so ein bisschen auch über den, also ne, das geht ja aus den Spielen selber nicht hervor, sondern auch nur so über den Tellerrand hinweg, ne, wenn man sich dann damit mit Data Mining zu den Spielen beschäftigt und so weiter, zu X und Y, Sonne, Mond, Ultra, Sonne, Ultramond. Und ne, in den Trailern zu ZA war es ja auch schon bekannt, dass das Epizentrum so ein bisschen dieses Hotel Z sein wird und wo Eternal Flower Floette oder wie heißt es auf Deutsch, Ewigblütler Floette ist AZ nicht weit. Ne, wir gehen ins Hotel rein und begegnen da direkt AZ, der dieses Hotel führt, das Hotel Z. Richtig, richtig cool, ihn da zu sehen. Und ich sehe hier gerade die Screenshots. Ich hatte ja schon vermutet, ja, du sagst Blob, Blob. Es ist nicht Blobby aus dem Anime. Ach, es ist Blobby. Es ist alles Blobby. Nein, Blobby war ein roter Zygarde-Kern. Das ist mir egal, es ist Blobby. Blob, Blob. Auf jeden Fall, ne, da sehen wir dann, also da werden wir AZ auch nochmal vorstellig und wir sehen, dass eine kleine Zygarde-Zelle aus der Tasche heraus bloppt und dass es tatsächlich Zygarde war, was uns beobachtet hat über eine seiner vielen Zygarde-Zellen, was auch sehr, sehr spannend ist. Innerhalb dessen AZ wiederzusehen und auch, also ne, wir haben ihn ja auch in dem Trailer gesehen, in Promomaterial vorab und so weiter, ist halt auch schon sehr, sehr cool. Auch hier in dem Hotel führt sich aber das weiter, was ich vorher auch gesagt hatte. Die Liebe zum Detail für Musik. Denn dieses ganze Thema, was dort im Hintergrund läuft, ist eine Jazz-Variante von dem Stück, von diesem traurige Pokémon-Musik-Meme-Stück, was aus X und Y stammt. Und dieses den, ne? Und das quasi als eine doch fröhlichere Jazz-Variante läuft die ganze Zeit im Hotel. Das ist dasselbe Stück, was spielt in dem Moment, als AZ und Floette vereint waren. Und deswegen finde ich das umso passender, dass dieses Stück quasi in einer neu arrangierten Form dort auch zu hören ist. Ja, also was das jetzt für ein Stück ist, das wusste ich jetzt nicht, aber das werde ich auch wieder vergessen, aber trotzdem gut zu wissen. Danke dafür, Domi. Ich fand es einfach nur sehr schön. Also das hat richtig gut zur ganzen Umgebung gepasst. Das Hotel ist ja so ein bisschen ältlicher mit viel so, also ich sehe jetzt die auf den Screenshots die Decke nicht so, aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch Stuck gibt. Es gibt Pflanzen, es gibt sehr viele Bilder, das sind auch sehr süße Bilder mit verschiedenen Pokémon drauf, gefühlt vielleicht auch irgendwelche Nachstellungen von irgendwelchen Kunstwerken, die es wirklich gibt. Es gibt auch in unserem Flur, sag ich mal, also wo das Zimmer ist, was wir bekommen, gibt es auch ein kleines Bild von diesem Eternal Flower Floette, das ist richtig süß gemacht. Und ja, als ich AZ das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, oh Gott, setz dich bloß hin, du bist riesengroß, du machst mir Angst. Als er dann zum Ende und von dieser ganzen, von diesem ganzen Story-Teil, sag ich mal, sitzt, dachte ich mir so, oh Gott, der Stuhl ist viel zu niedrig, vielleicht stellst du dich doch lieber wieder hin. ja, aber das war auch irgendwie sehr, sehr süß. Und ich frage mich jetzt aber, seitdem AZ gesagt hat, vielleicht wurden wir von Zygarde nach Illumina City geführt, frage ich mich halt die ganze Zeit, okay, warum sind wir eigentlich in Illumina City? Weil das kam noch nicht vor. Wir sind halt einfach da. Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt. Also im Vorfeld hatte ich ja spekuliert, weil ja auch das mit dem Turnier bekannt ist und so weiter, hatte ich ja spekuliert, dass das so die Motivation ist, warum wir überhaupt nach Illumina City kommen. Ne, dass wir dahin kommen und die Stadt nicht verlassen, weil unsere Spielermotivation es ist, an diesem Turnier teilzunehmen. Wir wollen dort sein. Und dass das halt nicht so gemacht wird, gibt halt eben den Raum für Spekulationen, warum sind wir da? Und es gibt ja auch die Vermutung, dass wir vielleicht eben aufgrund der Ähnlichkeit, gerade der männliche Charakter ähnelt ihm ja auch sehr, dass wir vielleicht irgendwie ein Sohn oder eine Tochter von Professor Platan sind, den wir auch in den Trailern und so weiter noch gar nicht gesehen hatten, als wiederkehrenden Charakter. Im Gegenteil, es ist ja so, dass die eine Team Flair, ehemalige Team Flair Person jetzt das Professor Platan Labor führt. Von daher, vielleicht kommt da noch irgendwie ein großes Reveal, wer weiß. Aber die Urmotivation, warum wir überhaupt in der Stadt sind, die ist noch nicht ersichtlich. Zwischendrin gibt es noch diese kleine Situation, wo wir erfahren, dass, wie hieß er, Alton oder Sita jeweils, je nach Wahl des Charakters, diese Person irgendwie sich bei AZ erkenntlich zeigen wollen, dafür, dass AZ denen jeweils in der Vergangenheit wohl geholfen hat. Es wird nicht genauer spezifiziert, ne? Das ist so eine kleine Szene, wo wir dann so auf dem Dach, auf so einer Dachterrasse von dem Hotel stehen und dann auch so schön den Prismaturm sehen können und so weiter. Da gibt es ja auch nochmal einen weiteren Fistbump. Aber ich bin auch mal gespannt, welche Story unser, wie hast du es genannt, Sidekick? Unser Sidekick dann jeweils noch, welche Backstory dieser Charakter oder diese beiden Charaktere, je nach Version, dann haben mit AZ. Ja, und da haben wir auch noch mal ein kleines Blobby. Nein, das ist nicht Blobby. Blobby, der da auf dem Dach sitzt und ich bin gespannt, habe ja nicht alles gesehen von den vorherigen Trailern, aber es fehlen ja auch noch ganz viele Charaktere. Wir sind auch gerade noch total alleine, also wir sind der einzige Gast im Hotel und ich glaube zum einen, dass seine Mission von unserem Sidekick darin besteht, vielleicht auch einfach Gäste fürs Hotel zu werben oder anzuwerben. Aber ich würde gerne auch wissen, wieso AZ jetzt dieses Hotel leitet? Warum hat er sich dazu entschieden, ein Hotel zu leiten? Ich, keine Ahnung. Das passt für mich jetzt irgendwie nicht so, aber vielleicht ja schon im Laufe der Geschichte. Und was ich unbedingt noch erwähnen wollte, was wir noch gar nicht haben, was wir jetzt aber vielleicht mal machen können. Die ganze Geschichte ist in Missionen eingeteilt. Hauptmission 1, Hauptmission 2 war jetzt die Flucht aus dem Kampfsektor. dann geht es nachher gleich weiter mit Mission 3, aber die werden wir dann erst im nächsten Teil, Tagebuchteil besprechen. Und ich denke mal, dass es, wenn es eine Hauptmission gibt, sicherlich auch Nebenmissionen geben wird, die wir jetzt noch nicht sehen. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus und da bin ich auch mal gespannt, inwiefern sich das aufteilt, ob wir quasi so eine Art Option haben, wo wir diese Mission dann einsehen können, wo wir vielleicht dann die ganzen Nebenmissionen haben, was vielleicht ja mehrere sind, die wir dann nachgehen können, wie wir wollen quasi. Das interessiert mich jetzt auch sehr. Ja, da gehe ich mal sehr stark von aus. Ähnlich war es ja auch in Legenden Arceus, dass man Haupt- und Nebenmissionen hatte, die man dann optional hatte. Aber hier ist es halt tatsächlich so, dass diese Hauptmissionen zu Beginn des Spiels sehr, sehr frontal einem auch direkt angezeigt werden. Okay, du hast diese Hauptmission abgeschlossen, du hast diese Hauptmission abgeschlossen. Was ja in diesem Missionssystem noch gar nicht so in dieser Form erforderlich wäre. Und das ist auch eine interessante Entscheidung, diese Missionen so direkt prominent einzuführen, also diese Story in diesen Missionsetappen zu erzählen. All das, was wir bisher erlebt haben, hätte ja auch eine Mission sein können. Oder auch die Dinge, die in Zukunft noch liegen. Diese ganze Tutorial, eine Mission. Und dass das dann so frontal in Missionen segmentiert wird, ohne dass man wirklich zu Beginn des Spiels schon entscheiden kann zwischen Haupt- und Nebenmissionen, ist auf jeden Fall eine interessante Entscheidung. Ja, deswegen, ich bin mal gespannt, was wir jetzt erleben werden, welche Charaktere wir jetzt noch treffen. Ich hoffe so sehr, dass wir ins Labor von Professor Platan, ehemaliges Platan-Labor, jetzt von, wie hieß sie, Malva? Nee, Malva war jemand anders. Aber mal gucken, was wir dann jetzt noch erleben. Ich bin gespannt. Ja, weiterspielen, los. In dem Sinne hören wir uns im nächsten Eintrag.